Der Deutsche Bundestag, durch Olmütz wieder auferstanden, geht emsig ans Werk, nach dem Sturmjahre 1848 die vormärzlichen Verhältnisse in den einzelnen Staaten unter Beseitigung ihrer Verfassungen wiederherzustellen. Österreich sucht seine Rechte als Präsidialmacht auszubauen, wogegen sich Preußen, seit Otto von Bismarck sein Bundestagsgesandter ist, mit Erfolg wendet. Bismarck betont seine Gleichberechtigung auch in Äußerlichkeiten, während bisher der preußische Gesandte viel bescheidener aufgetreten war. In Österreich wird am 31. Dezember 1850 die nie beschworene Verfassung vom 4. März wieder aufgehoben. Der Absolutismus hat sich wieder durchgesetzt. Der energische Gang der österreichischen Politik findet aber mit dem plötzlichen Tode des Fürsten Felix Schwarzenberg, der an völliger körperlicher Erschöpfung am 5. April 1852 stirbt, sein Ende. Eben war das Habsburger Reich daran, sich von der lästig empfundenen russischen Patronanz zu befreien. Der junge Kaiser, der beim Tod seines bedeutendsten Ratgebers in Tränen ausbricht, verliert in ihm den größten Mann, der je in seinen Diensten stand. Fortan hat das stolze Österreich, höchstens von einem Andrassy abgesehen, nur noch Politiker von Mittelmaß oder ausgesprochener Unfähigkeit. Schwarzenbergs Nachfolger wird der Graf Buol Schauenstein. Im Kabinett gewinnt der frühere Märzminister und nunmehrige Reaktionär Alexander Bach die Oberhand. Stadions hoffnungsvolle Reformen werden nach und nach aufgehoben, nur die Bauernbefreiung bleibt. Die Finanzen des Staates sinken in die alte Misere zurück. Im Jahre 1855 liefert Österreich durch ein Konkordat mit Rom seine Schule dem Einfluss der Kirche aus. Grillparzer bemerkt dazu mit bitterem Spott: Verkehrt ihr mit Moder und Schimmel, mit Konkordat und Glaubensgericht, so erwerbt ihr die erste Stelle im Himmel, aber in Deutschland nicht. In Preußen bleibt trotz des Sturms der Feudalen die aufgezwungene Verfassung geltend. Doch wird die Wahl öffentlich gemacht und ein Steuerzensus nach drei Klassen eingeführt. Die erste Kammer wird zu einem Herrenhaus mit erblichen, lebenslänglichen und nicht mehr gewählten Mitgliedern umgewandelt. Das Schulwesen wird unter stärkster Betonung des Religionsunterrichts kirchlicher Aufsicht überantwortet. Auf den Seminaren wird die Lektüre der deutschen Klassiker verboten. Der Zollverein erfährt weiteren Ausbau. Seit 1841 drängt Österreich auf seine Aufnahme. Nach der Niederwerfung der Ungarischen Revolution verstärkt es seine Bemühungen, um Preußen auch aus der Führung der deutschen Handelspolitik zu verdrängen. Aber nach dem Tode Schwarzenbergs begnügt es sich mit einem Handelsvertrag 1853, in welchem die volle Zolleinigung mit Österreich bis 1859 verheißen wird. Schwarzenberg hätte sich nicht so vertrösten, nicht das wichtige Plus für die Lösung der deutschen Frage in den Händen seines Gegners gelassen. Österreich kommt nicht mehr zum Eintritt in den Zollverein. Es willigt schließlich, als es seinem Minister Rechberg in den Verhandlungen mit Bismarck 1864 misslungen ist, den Eintritt zu erreichen, trotzdem in den Handelsvertrag vom 11. April 1865. Als die süddeutschen Staaten den Verzicht der Donaumonarchie auf ihre Pläne erkennen, fügen sie, die sich bereits aufgelehnt hatten, sich wieder der preußischen Führung. Beim Ausbruch des Krimkrieges von 1853 bis 1856 zwischen den Westmächten und dem Zarenreich offenbart sich das Versagen der neuen österreichischen Politik. Russland hat die Donaufürstentümer besetzt. Österreich, das die Besetzung nicht dulden kann, mobilisiert zum Eingreifen in den Krieg bereit sein Heer. Es hat dadurch russische Kräfte gebunden und Russlands schwere Verbitterung hervorgerufen. Auf Österreichs energisches Verlangen am 3. Juni 1854 nach Räumung der Donaufürstentümer ordnet der durch die Undankbarkeit des Kaisers Franz Josef tief verbitterte Zar den Abzug der Russen aus strategischen Gründen an. Trotz der Erfüllung seiner Forderungen verharrt Österreich in feindseliger Haltung, ohne doch ganz in den Krieg einzutreten. Zar Alexander II., der Nachfolger des am 2. März 1855 verstorbenen Nikolaus, willigt in Vorverhandlungen, die durch Österreichs Vermittlung zustande kommen und am 30. März 1856 in den Frieden von Paris. Österreich, das keinen der Kriegführenden zum Bundesgenossen gewonnen hat, ist auf der Friedenskonferenz isoliert. Sardinien aber, das mit einem kleinen Truppenkörper den Westmächten geholfen hatte, kann gegen den Protest Österreichs an der Konferenz teilnehmen und durch den Mund seines Vertreters die Rede auf die unerträglichen Verhältnisse in Italien bringen. Nutzlos hat das Habsburger Reich durch die Kosten der Mobilisierung seine Finanzen erschüttert. Russland, wo der frühere Botschafter in Wien, Fürst Gortschakow, Außenminister geworden ist, ist nun sein entschlossenster Gegner. Preußen hat während des Krieges eine ehrliche Neutralität eingehalten und kann so eines Tages den Weg zur russischen Freundschaft finden, da es sich nicht in das Lager der Feinde des angegriffenen Zarenreiches hatte drängen lassen. Bald nach einer Besprechung in Wien, wo Friedrich Wilhelm IV. Vergeblich das seit dem Krimkrieg wieder getrübte Einvernehmen mit Österreich herzustellen trachtete, ist der König von einem Schlaganfall betroffen worden. Im Spätherbst erneuert sich der Gehirnschlag und das Befinden des Kranken ist von da ab nur ein hoffnungsloses Dahinbrüten. Nachdem sein Bruder, Prinz Wilhelm von Preußen, ein Jahr hindurch als sein Stellvertreter regiert hat, unterzeichnet der König am 7. Oktober 1858 in einem lichten Augenblick mit einem Strom von Tränen die Urkunde, die den Bruder zum Regenten in Preußen bestellt. Der neue Herrscher, denn Friedrich Wilhelm IV., gestorben 1861, ist nicht mehr zur Ausübung seines Monarchenrechts gekommen, ist mit dem Augenblick des Regierungsantritts über 60 Jahre alt, eine geläuterte Persönlichkeit von zielbewusster Ruhe. Mit glücklicher Hand versteht er es, große Ratgeber zu finden und in seinen Diensten zu erhalten. Unter seiner stetigen Politik kann Preußen eine, wenn auch nur teilweise, Einigung Deutschlands herbeiführen. Wilhelm ist vor allem Soldat, ohne seine Herrscherpflichten in den übrigen Zweigen des Staatslebens zu vernachlässigen. Obwohl konservativ, beseitigt er das reaktionäre Kabinett Manteuffel und ernennt unter dem Jubel des Volkes das liberal gerichtete Ministerium unter Fürsten Karl Anton von Hohenzollern, eine Maßnahme, durch die der Herzog von Coburg und der Großherzog von Baden für Preußen gewonnen werden. Die Frage des Zollvereins steht innigeren Beziehungen mit Österreich im Wege. Dieses muss alsbald allein einen schweren Krieg in Italien ausfechten.